Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Jena, den 15. März 93. Ich hatte wieder eine Zeit lang Anfälle meines Übels und bin jetzt noch gar nicht recht imstande. Der Frühling bringt wieder alles bei mir in Bewegung. Erwarte deswegen heute nichts Ausführliches von mir. Huber war 2 Tage hier und hat bei Schütz logiert. Ich habe ihn wenige Zeit allein sprechen können. Seiner Äußerung nach ist der Schritt, seine Entlassung betreffend, eine geschehene Sache, die sich nicht ändern lässt und die er für Übereilung erkennt. Nimmt man ihn beim Wort, so wird er in der Schweiz seinen Sitz aufschlagen und von einer politischen Zeitschrift, die französischen Angelegenheiten betreffend, leben, worüber er eben jetzt mit Voss in Berlin unterhandelt. Sein Vater, sagt er, könne das Geschehene zwar noch nicht recht verschmerzen, er ergebe sich aber darein und spreche schon davon, auch seine Mutter dazu zu vermögen. Er will, nachdem er sich in Dresden gezeigt hat, 6 Wochen im väterlichen Hause noch zubringen und sich dann auf die Reise machen. Über seine Verbindung mit der F. ist sein Entschluss gefasst. Forster selbst ist der Einzige, der bei dieser Sache noch etwas gewinnt. In seinen jetzigen Umständen, wo er alles auf das Spiel setzen muss, kommt es ihm sehr zustatten, dass er für keine Frau zu sorgen hat. Die Kinder werden geteilt, und eins behält der Vater, das andere die Mutter. Du hast keinen Besuch von ihm zu fürchten. Er hat es begriffen, dass er dich nicht sehen kann. Aber nach Dresden muss er, wie er sagt. Der Graf Görz hat ihm in Frankfurt einen Brief gebracht, worin ihm angedeutet wurde, dem Grafen das Archiv zu übergeben und sich in Dresden zu stellen. Auf diese Andeutung, die von mehreren Winken über seine verdächtigen Grundsätze begleitet war, hat er eben jenen Brief geschrieben, worin er um seine Entlassung bittet. Mehrere Monate vorher schon soll ihn Lucchesini aus Frankfurt haben entfernen wollen, welches er nach Hofe berichtete. Man ließ ihn viele Wochen ohne Antwort, bis endlich Graf Görz mit jenem Auftrag an ihn geschickt wurde. Wie tief er sich eigentlich eingelassen, weiß ich nicht. Mir versichert er habe keine Ursache zum Verdacht gegeben, aber da der Verdacht doch da sei, so habe er es für unmöglich gehalten, länger in seinem Posten zu bleiben. Graf Redern hat ihn in Weimar gesprochen und ihm seine Übereilung vorgestellt. Er hat aber weiter nichts ausgerichtet, als dass er jetzt zwar einsieht, zu rasch gehandelt zu haben, aber den Schritt nicht mehr zurücktun kann. Über Dora hat er kein Wort verloren und ich auch nicht, weil ich in der kurzen Zeit, wo ich ihn allein hatte, den Auftrag wegen der Briefe anzubringen vergaß und ihn nachher nicht mehr zu sehen kriegte, so habe ich es ihm geschrieben und zugleich dafür gesorgt, dass ihm der Brief eigenhändig zugestellt wird. Ich denke, du solltest und könntest ihn jetzt vergessen. Dir selbst hast du darüber, dass du ihn besser beurteiltest, als er verdiente, keine Vorwürfe zu machen. Der Irrtum war sehr verzeihlich und seine Folgen sollen, wie ich hoffe, nicht so schlimm sein, als deine jetzige leidenschaftliche Stimmung dich fürchten lässt. D weiß jetzt genug, um sich zu seinem Verlust Glück zu wünschen. Sie wird ihn vergessen, und du wirst dazu beitragen, ihr dieses zu erleichtern. Von der Ankunft der Herzogin von Kurland bei euch verspreche ich mir viel Gutes für D. Hörtest du nichts mehr von Kunzen und ob er Absichten hat? Es wäre gar schön, wenn die Herzogin diese Verbindung zustande brächte. Deine zwei Briefe will ich über 14 Tage beantworten, weil ich diese und die nächste Woche damit zu tun habe, meine Vorlesung zu schließen. Deine Einwürfe habe ich schon angefangen zu beantworten, aber ich brauche einige ganz freie Tage dazu, diese Materie ins Klare zu setzen. Dein letzter Brief enthält herrliche Ideen, aber auch davon werde ich noch ausführlich schreiben. Lass mich bald wieder von dir und den Deinigen hören und besonders, dass du heiterer bist. Es wäre herrlich, wenn wir diesen Sommer eine Zeit lang hier beisammen sein könnten. Dein S.